Also kämpf mit der Devil, alles wird nur viel, viel schlimmer. Also kämpf mit der Devil, alles wird nur viel, viel schlimmer werden. Wird nur viel, viel schlimmer werden. Schlimmer werden.